Flammen steigen hoch in die Luft, uns alle umgibt ein herrlicher Duft. Die Kistenbier liegt gekühlt im Teich, im Sommer sind wir nicht alle gleich. Es gibt die Paletten im Auto, wo stehen, niemals von der Stelle gehen und dann umgehen. Da gibt's die Idee, lassen die Sonne braten, die Großen, die Kleinen, die Nackten, die Behaarten. Dann gibt's die, die will überall schön, Party machen, saufen, schwimmen grün. Das ist die Schätze jeden Sommer, ich mach eine Gartenparty, da kann jeder kommen. Vielleicht sehen wir sie auf irgendeinem Teich, vergesst es nicht, sonst sind wir alle gleich. Das blaue Wasser, der Himmel schön, ich hoffe, die Zeit wird nie vergehen. Wir sind Sommermenschen, wir sind Sommermenschen. Die Sonne, die zeigt uns das Leben, sie grenzt uns an und ist schön. Wir machen Sommersession, wir machen Sommersession. Ist live und 40 Grad im Freibad, bin am Chillen, wenn ich grad Zeit hab. Keiner ist arg, alle meine Leute satt. Keiner geht heim und keiner ist fad. Man liegt im Gras und denkt an den Morgen. Bitte kein Mann auf Europorgen. Die Party geht da, let's go. Da liegt einer von gestern, heute lebst du. Da oben ist immer, darf keine Zeit verlieren. Wo ist mein Geld, das darf mich interessieren. Ich geh zum Pool und fang mal Bier. Das Leben ist cool, das musst du kapieren. Es ist viel zu kurz, Zeit zu verschenken. Es ist viel besser, Wein aus zum Schenken. Und es ist fad. Ich hoffe, die Zeit wird nie vergehen. Wir sind Sommermenschen, wir sind Sommermenschen. Die Sonne, die zeigt uns das Leben, sie grenzt uns an und ist schön. Wir machen Sommersession, wir machen Sommersession. Wir fahren in den Süden, wir bleiben im Norden. Machen Party bei uns daheim im Garten. Barbecue und Sonnenschein, lassen die Sonne rein. Bitch, komm herein, verwöhn mich ein bisschen. Mach mich an, komm, lach mich an, komm, lass mich ran. Go, fass mich an, go, tanz mich an. Es gibt eine Rabatte, den Kick und trotzdem sind super Menschen, die sich fades hirn. Einer ist fad in der Bier, wahrscheinlich zart in der Birn. Ich geh mal hin und möcht die Lage kapieren. Sie wollen mich alle in die Garage verfehlen. Ja, im Endeffekt muss ich mit Schokolade beschmieren. Das blaue Wasser, der Himmel schön. Ich hoffe, die Zeit wird nie vergehen. Wir sind Sommermenschen, wir sind Sommermenschen. Die Sonne, die zeigt uns das Leben, sie grinst uns an und ist schön. Wir machen Sommersession, wir machen Sommersession. Der Himmel schön, ich hoffe, die Zeit wird nie vergehen. Wir sind Sommermenschen, wir sind Sommermenschen. Die Sonne, die zeigt uns das Leben, sie grinst uns an und ist schön. Wir machen Sommersession, wir machen Sommersession.